WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes und gutes Wochenende. Wir sind wieder am Start zu einer neuen Woche, einer neuen Talkwoche. Die beginnt wie jeden Montag mit einer freien Themennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Markus und der ist 29. Guten Morgen, Markus. Nee, das ist der Werner, Entschuldigung. Falsch. Werner, 72. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Werner. Jetzt habe ich Hallo. Dich. Ja, ganz ich hatte schon mit irgendjemand davon gesprochen, ja. Ja. Ich bin am Ende meiner Kräfte und habe eigentlich schon seit einer Zeit vor, mich aus dem Leben zu katapultieren, weil ich in meinem Leben keinen Sinn mehr sehe. Was ist geschehen? Warum siehst du keinen Sinn in deinem Leben? Ja, im Mai 2010 ist meine Frau ganz plötzlich verstorben und durch mehr oder weniger eine Falschbehandlung der Ärzte im Urlaub. Mhm. Und wir hatten im Leben eigentlich immer alles beide zusammen gemacht. Mhm. Gehabt. Ja. Und wie lange wart ihr? Zustand nicht mehr fertig. Und je weiter sich die Sache entfernt, je problematischer wird es auch. Wie lange wart ihr verheiratet? Ja, wir waren verheiratet 50 Jahre. Wir hatten 2009, hatten wir im September unsere goldene Hochzeit. Mhm. Das ist eine lange Zeit, 50 Jahre. Ja. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja, 5. 5 Kinder? Ja, aber 2 sind davon auch gestorben. Der Jüngste mit 22 an Meningitis 1990 und der Älteste mit 37 auch an Meningitis 1997. Richtig Falschbehandlung der Ärzte. Man hat sie behandelt auf Migräne. Mhm. Und da sind auch beide dran. Nur die Frau auch noch weg. An was ist deine Frau im Jahre 2010 verstorben, Werner? Die war Makomar-Patientin, ja. Nicht? Und die hatten das öfter gehabt. Die Anzeichen waren immer dann, wenn sie so Nasenbluten bekamen, nicht? Dann sind wir zum Arzt gefahren oder zur Klinik hin. Da konnten wir rund um die Uhr immer hin. Mhm. Dann hat sie eine Spritze bekommen, damit der Quickwert wieder stabilisiert wurde, neu eingestellt. Und dann ging es wieder ab nach Hause. Und da war das auch in dem Urlaub, wie das so ist. Man wollte dann die Kopfkissen und so da nicht beschmutzen. Dann habe ich Notarzt gerufen. Und hatte wohl von nichts Ahnung, so ist mir das nachher bestätigt worden, hatte ihr jedenfalls alles erzählt, wie und was, und hatte auch den Quick-Ausweis ihr gegeben. Da war eigentlich alles so sorgfältig aufgeführt, sie hätte da nur ein richtiges Auge werfen brauchen und dann hätte sie dementsprechend die Medikation durchführen müssen, dann wäre es erledigt gewesen. Jedenfalls hat sie ihr eine Spritze gegeben, um das Blut wieder zu verdicken, sondern noch eine, die es noch dünner macht. Mhm. Und mein Sohn, der stand daneben und sagt, Frau Doktor, meine Mama hätte doch gar nicht diese Spritze haben dürfen. Der ist nämlich auch schon seit 17 Jahren Makomar-Patient, der kennt sich da besser aus wie ich. Und ja, da hat diesen roten Kopf gekriegt, macht sie immer fertig in der Klinik und hat dann von der Wohnung, wo wir unser Quartier hatten, bis zur Klinik, die Unterlagen denn noch versimst, die sind da nicht angekommen, sodass die dann gar nicht gemerkt haben, dass sie innerlich schon verblutet. Nicht? Und das war im Urlaub? Im Urlaub, ja. Wo war das? In Deutschland? Ja, in Deutschland. In Deutschland. Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich ein großes Unglück. Frau zu verlieren ist ein großes Unglück, dass du sie verloren hast und natürlich dann noch unter diesen Umständen. Nun sind fast 4 Jahre bald rum. Wir haben 2014. Ja, ja. Du sagst, je mehr Zeit vergeht, desto schwerer wird es dir. Ja, ja. Ja, das erste Jahr hatte ich so, das war eine regelrechte Schocksituation. Da hat mir auch mein Arzt gesagt, er hat mir damals gleich gesagt, er ist leider jetzt nicht mehr, er war schon 92 Jahre. Sagt er, da wirst du dein Leben lang mit zu tun haben. Er kannte uns nur, weil wir auch bei ihm Patienten waren. Mhm. Beide zusammen waren immer in der Sprechstunde zusammen drin, alles. Ja. Und so wie der mir das prophezeit hatte, so setzt das auch jetzt bei mir ein. Mhm. Du hast wirklich das Gefühl, dass es auch in der letzten Zeit noch schlimmer geworden ist. Ja, ich habe mir auch schon Tabletten und auch schon eine Wäscheleine gekauft, wo ich dann praktisch mein Ende mit vollziehen will. Ich bin etwas schockiert, muss ich dir sagen, dass du das so sagst und so planst. Ich sehe keinen Sinn mehr im Leben. Wie geht es dir denn körperlich? Bist du so einigermaßen fit und gesund noch? Naja, körperlich geht es eigentlich noch nicht. Geht es. Sicher, die man in dem Alter dann so hat. Naja, okay. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Kindern? Wahrscheinlich gibt es ja auch schon Enkelkinder. Ja, das Verhältnis ist sehr gut, bloß die wohnen so weit weg. Das bedingt durch die Arbeit, ist klar, die hier jeder zu verrichten hat. Der Besuch über 550 Kilometer sich natürlich nicht so vollziehen kann, als wenn man in der Nähe wohnt. Das heißt, es wohnt kein Kind in deiner unmittelbaren Umgebung? Ja, einer. Aber der ist auch behindert. Er hat eine halbe Lunge, dann im Unterbauch einen Filter, vier Beipässe, Thrombose in beiden Beinen. Hast du denn Freunde oder Nachbarn oder vielleicht Bekannte, mit denen du öfters Nachbarn, zusammen... Ja, der sich eigentlich doll um mich rührt. Aber wie gesagt, er nimmt mich eigentlich doll in Obhut, muss ich schon sagen. Das Problem ist eben nur, die Zeit ist ja dann auch immer schön, aber wie man ist gerade diese Nächte, ich gucke deine Sendung schon sehr, sehr lange, meine Frau damals schon. Und das ist aber dann immer die Zeit, die einen dann nachher in dieser Einsamkeit immer mehr verstrickt. Und in deinen Sendungen habe ich viele solche Dinge schon erlebt. Ich sicher auch viele Aufmunterungen wahrnehmen können und so weiter nicht. Aber Werner, ich finde ja, das Leben ist ein sehr hohes Gut. Und ich weiß, dass viele Menschen natürlich schwerste Schicksalsschläge ertragen müssen. Und dennoch das hohe Gut ihres Lebens in den Händen halten. Ich finde, dass man das nicht leichtfertig wegschmeißen darf. Das ist so mein Gefühl. Das kann ich dir nicht begründen, aber es ist meine Meinung. Naja, stimmt schon. Und wenn du zu mir sagst, also ich verstehe nun wirklich oder glaube wirklich tief zu verstehen, wenn du 50 Jahre mit deiner Frau gut zusammen gelebt hast, war das eine gute Ehe? Ja, sehr gut. So, sehr gut. Dann ist das natürlich. Das ist ja was, bist du berührt. Ja, dann ist das eine ungeheure Erschütterung, wenn einem das weggenommen wird. Ja. So ist der Lauf der Dinge, dass so etwas passiert. Ich finde, es ist ein großes Glück, dass du mit deinen 72 Jahren doch recht fit noch bist, sagst du, und recht gesund. Ich finde, du solltest auch im Sinne deiner Frau, ich kenne deine Frau nicht, aber ich bin fast sicher, ich könnte fast wetten, wenn deine Frau jetzt hier neben mir säße und das mithören würde, dann würde sie niemals sagen, Werner, nimm dir das Leben. Nie. Habe ich recht? Da hast du wohl recht, das stimmt. Und das finde ich, sollte dir ein Leitfaden sein. Du brauchst erstmal, finde ich, Hilfe, dass du aus diesem Trauerloch rauskommst. Nach 4 Jahren muss es eine Entwicklung geben. Ich weiß, die Zeit heilt nicht alle Wunden, das weiß ich wohl. Aber die Wunden können schon mal verschorfen und dass man zumindest mit den Wunden leben lernt. Und dann solltest du sehen, dass du noch das Beste aus deinem Leben machst, was du hast, im Sinne deiner Frau und im Sinne des Lebens. Ja, das Problem ist bei mir, ich hatte eine Zeit lang überhaupt nicht, da hätte mich keiner ansprechen dürfen, irgendwie nochmal vielleicht eine Lebenspartnerin zu finden, nur um sich unterhalten zu können und so fort. Aber wenn man so sieht, ob über Internet oder diese Zeitungsannoncen und diese Betrügereien, die da alle durchgeführt werden, nicht, da geht einem dann der Hut hoch nicht und verliert man schon die Lust daran, überhaupt etwas da einzusetzen. Ich muss auch dazu sagen, ich war eigentlich im Leben nie gewohnt, alleine zu sein. Nicht im Elternhaus behütet gewesen, meine Frau kennengelernt, dann wieder nicht alleine. Dann ist und so das hat sich so das Leben eigentlich durchvollzogen. Busfahrer im Leben gewesen, immer mit Menschen zusammen gewesen. Nicht? Und das Schlimme ist ja heute, Domian, wenn man versucht, sich mit Menschen zu unterhalten. Wir sind ja in eine Welt geraten, es hört ja gar keiner mehr recht zu. Und wenn man versucht, über seine Probleme doch nicht zu jammern oder sich nur bald darzustellen. Deshalb, Werner, wohnst du auf dem Land oder in der Stadt? Nein, in der Stadt. In der Stadt, so. Meine sehr nette Psychologin Christina, die hat mitgehört und die wird dich jetzt anrufen. Ja. Und dann werden wir gemeinsam mal gucken, was wir dir in deiner Stadt empfehlen können, was du tun solltest, damit du aus der Trauer rauskommst. Zumindest, dass du lernst, die Trauer zu, dass du in der Trauer nicht untergehst. Das ist ja, wäre schon mal ein großer Fortschritt. Ja, danke so. Ich möchte wirklich sehr dich bitten, dann diesen Vorschlag, den wir dir geben, auch anzunehmen und zu versuchen, das mal auszuprobieren. Sehr gerne. Wenn du nach 4 Jahren das nicht allein geschafft hast, brauchst du Hilfe von außen. Und dafür sind wir gerne da, dass wir dir jetzt da einen Leitfaden an die Hand geben. Ja, recht schön, Dank. Deshalb möchte ich dich bitten, aufzulegen und du wirst von der Christina gleich zurückgerufen. Und von Herzen, von meiner Seite aus, alles Gute und viel Kraft und Zuversicht wünsche ich dir. Ja, danke dir ganz herzlich, Domian. Sehr gerne, Werner. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, und hier ist Thorsten. Thorsten ist 44. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Domian. Thorsten, schön, dass du da bist. Danke. Über was reden wir beide? Ja, wir reden heute mal über, was heute im Kölner Ring passiert ist. Im Kölner Ring? Heute? Ja, mit den Hooligans. Das war am Samstag. Oder am Samstag. Ich hab's heute erst gehört und Das war sehr schlimm. Das war sehr schlimm. Ja. Das ist bundesweit auch durch die Presse gegangen. Es gab, ich kann es mal nur kurz erzählen für die Leute vielleicht, die nicht in NRW wohnen, die das nicht so mitbekommen haben. Mitten in Köln gibt es einen Platz, der heißt Rudolfplatz. Und da sind am Samstag zwei Hooligan-Fronten aufeinander geprallt. Auf der einen Seite die Kölner und Dortmunder, auf der anderen Seite Schalke. Ja, genau. Und dann gab es mitten auf dem belebten Rudolfplatz eine furchtbare Schlägerei. Eine schwere Auseinandersetzung, erschreckend, wenn man die Bilder sieht. Ein Hooligan ist schwer verletzt und 50, soweit ich weiß, sind verhaftet worden. Also ich habe das heute nur per Presse mitgekriegt. Ich war am Wochenende nicht so aktiv. Mhm. Und was heißt aktiv? Ja, ich war mal ruhig, ne? Bitte? Ich war mal ruhig, war nicht gewendet. Du warst mal ruhig? Ja. Mal Wochenende mal entspannt. Ja, okay. So, und gut. Ich habe das jetzt nur am Rande erfahren, was da losgegangen ist. Die Kölner und die Dortmunder kann ich sowieso nicht ab. Da freue ich mich immer am meisten drauf, wenn die am Wochenende kommen. Und der arme Junge tut mir auch nicht leid, sage ich dir ganz ehrlich. Weil er ist das Risiko eingegangen. Er wusste, was er macht. Er wusste, wo er hinfährt. Er hat sich verabredet. Er hat das gekriegt, was er braucht. Und fertig aus. Moment mal. Aus welchem Hintergrund sprichst du? Bist du auch ein Hooligan? Ja, sicher. Ah ja, sicher. Na gut, sicher. Warum soll das so sicher sein? Also, du machst solche Sachen genau auch so, wie wir sie jetzt in Köln erlebt haben? Jein. Was heißt also, jein? Ich bin jetzt schon ein bisschen älter. Ja. Aber ich bin ja schon seit über 20 Jahren dabei. Aber was mir auffällt, ist, dass die Gewaltkapazität ziemlich hoch ist. Also es wird immer härter. Früher war es ein bisschen anders gelaufen. Okay, das heißt, wir haben hier zwei Fronten von zwei Clubs, die sich im Prinzip verabreden, um sich die Birne einzuschlagen. Ja, ne, sicher. So heißt das. So kann man das einfach ausdrücken. Ja, sicher. Und solche Sachen, zu welchem Club gehörst du? HSV. Okay. Und solche Sachen machst du dann auch ab und zu? Ja, sicher, klar. Warum? Ja, es entspannt mich. Ach, es entspannt dich, wenn du jemanden vielleicht krankenhausreif schlägst oder du krankenhausreif geschlagen wirst? Das entspannt? Ja, das kann man nicht genau erklären. Streng dich mal an. Ich will es ja verstehen. Streng dich mal an, ich will es ja verstehen. Es gibt so einen Kick. Also das kann man nicht, das muss man für sich selber empfinden. Ja, aber ein Kick allein ist doch noch kein Grund, irgendetwas zu machen. Es ist ja so, dass der eine ja auch will. Er kommt ja auch im Prinzip dazu aber und will sich schlagen. Ist es nicht so? Es ist ja genauso, als wie wenn ihr euch am Samstagabend aufgeilt und Klitschko-Boxen seht. Ist es nicht ein bisschen... So, da hauen die sich auch gegenseitig auf die Fresse. Da sagt keine Sau was. Na gut, das ist was ganz anderes. Das ist im Rahmen einer sportlichen Veranstaltung mit klaren Regeln und einer ganz klaren Organisation. Es gibt unter den Hooligans auch klare Regeln. Nur die werden von der Polizei ewig unterveniert. Weißt du, was ich nicht verstehe, Thorsten? Dass erwachsene Menschen, so wie du auch, so assi drauf sind und sich zum Schlagen verabreden. Und zudem auch noch unsere Steuergelder in Anspruch nehmen, nämlich damit wir, damit die Polizei euch dann wieder auseinanderzieht und noch mehr Übel verhindert. Das verstehe ich nicht. Nee, Domian, da verstehen wir uns falsch. Keiner von uns hat die Polizei verlangt. Nee, keiner von uns will euch sehen, dass ihr so etwas in der Öffentlichkeit macht. So musst du es sehen. Ja, wir könnten uns ja auch auf irgendwelchen Feldern verabreden. Aber das dürfen wir ja auch nicht. Thorsten, erkläre mir bitte wirklich ganz im Ernst. Es sind zwei erwachsene Menschen, Männergruppen. Geht es noch niedriger und noch assihafter, dass man sich einfach nur verabredet, um sich die Birne einzuschlagen? Hä? Geht's noch? Mit der Gefahr, übrigens, mit der Gefahr, dass man selbst, du ja auch, dass man selbst vielleicht irgendwann zum Pflegefall wird, je nachdem, was für einen Schlag man abbekommt, und mit der Gefahr, dass man einen anderen Menschen auch zum Pflegefall schlägt oder sogar vielleicht totschlägt. Also ich habe so viel Platzwunden und Nasenbeinbrüche und Zähne raus und weiß ja gar nicht, alles schon mitgekriegt, da will ich gar nicht von reden. Aber es ist nun mal so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nur von Gewalt bestimmt ist. Ja, und ihr tragt mit zur Gewalt bei. Ja, wo sollen die Leute denn ihre Aggression rauslassen? Geh zum Boxtraining, mach Sport. Ich habe so geboxt, ich habe Kickboxen gemacht und all so eine Scheiße. Nein, es geht einfach darum, dass die Leute überhaupt keine Perspektive mehr haben in diesem Land. Ja, das mag ja sein, dass es viele betrifft. So, und dann aber haben die das Einzige, lass mich doch bitte mal aufreden. Und das Einzige, was die da am Wochenende haben, ist ihr Sport. Das ist ja kein Sport. So, also ihr Verein. Und da geben die alles für. Mhm. So. Und wenn dann noch der ganze Frust von der ganzen Woche kommt, Anwaltsschreiben oder Hartz IV, da wird was gekürzt, dann sind die Kinder krank, da kümmert sich keine Sau drum, oder du kriegst keinen Kita-Platz. Okay, geschenkt, ich verstehe, was du meinst. Weißt du, irgendwann kommt das schon raus. Nein, all das ist keine Begründung dafür, gewalttätig anderen Menschen gegenüber zu werden. Wenn wir das alle würden, würden wir hier im Chaos leben. Wir leben in einem Land, wo es Regeln gibt. Und an die Regeln sollte sich jeder halten, dann geht es allen gut. Darf ich dich mal fragen, du bist ein 44-jähriger Mann. Hast du Familie? Ich bin zweimal geschieden. Hast du Kinder? Eine Tochter. Wie alt ist die Tochter? 15. Weiß die, was der Papa gemacht hat? Ja, die weiß, was der Papa gemacht hat. Die weiß, wie der Papa tätowiert ist. Die weiß, dass der Papa keine Haare auf dem Kopf hat. Ist alles nicht schlimm. Gegen die Tattoos und deine wenigen Haare hat kein Mensch was. Weiß sie, was der Papa auch mit der Gewalt macht? Und wie gewaltig? Ja, das weiß sie auch. Und was sagt sie dazu? Sie äußert sich da groß nicht zu. Also das ist kein Thema. Weil sie ist damit aufgewachsen. Sie ist mit Hooligans aufgewachsen. Ja, dann wunderst du dich, wenn eine neue Generation heranwächst, die dieses mit Selbstverständlichkeit sieht. Du bist mitverantwortlich, wenn das Kind vielleicht auch in gewisser Weise nicht so später leben wird, wie es eigentlich leben sollte. Du bist kein gutes Vorbild für das Kind. Warte mal. Nee, mein Freund. Pass mal auf. Meine Tochter macht nächstes Jahr ihren Abschluss und die hat ein Top-Benehmen. Die weiß sich zu benehmen, die weiß, wenn sie in ein Restaurant geht, welche Gabel wie wo hingehört und tralala, da habe ich immer für gesorgt. Gut, Meine Tochter sah immer gut aus. Das ist schön, das freut mich. Erziehung war für mich immer ein hohes Thema, und Schule auch. Ja. Die hat noch nie die Schule geschwänzt oder so eine Scheiße. Thorsten, aber sind wir beide uns nicht einig, in jeglicher Beziehung ein Vorbild? Wieso? Ich bin doch Vorbild. Wenn du anderen Männern einfach so... mich häufig in die Nacht, im besten Sinne, fang per Zufall, dem habe ich ihn geschenkt vor... ja, voll Mitgefühl. Ich finde es unverschämt. Ja, wenn er sagt, ja, okay, wir können ja auch uns auf dem Platz treffen dann und uns zusammen verprügeln und so. Nein, nein, die instrumentalisieren die Fußballvereine. Jürgen, erklär du mir bitte, ich bin ja kein Fußballer, wie du wahrscheinlich ja, weißt. Ja, das weiß ich. So, erklär mir doch mal bitte, woher das rührt, dass es in dieser Szene diese Rituale gibt und diese extreme Gewalt. Wie ist das erklärbar? Es gibt in dieser Gänsefüßchen-Szene gar keine Gewalt. Ich habe einen Freund gewonnen im Stadion, der sitzt im Rollstuhl, ehemaliger Handballer. Dem haben sie systematisch die Beine abgenommen, weil er einen Keim im Knie hatte. Ja. Also ein Sportler per excellence. Der leidet und fightet mit dem Verein mit. Das sind die echten Fans, nicht die sogenannten, die da wie zum Beispiel, ja leider Dynamo Dresden, nicht ganz Dresden ist schlecht. Kein Thema, sehe ich ganz genauso. Aber die Frage war ja, kannst die du tauchen mir, unter. Kannst du die, mir eine Erklärung die, geben, dass diese Szenen da entstanden sind, ich will es mal so ausdrücken, im Fußball entstanden sind. Wie kommt das? Weil es ein Massensport ist. Denk doch nur mal bitte jetzt auf die kommende WM. So, wie viel Millionen schauen dazu? So, die brauchen eine Plattform. Und das ist der Fußball nun mal. So, jetzt auch von deiner Warte und auch mit deiner langjährigen Fußballerfahrung, was kann man dagegen tun? Also was wir intern so machen, das ist auch, wir haben ja auch unsere Ultraszene. Die Fortuna muss sich da auch nicht irgendwie reinwaschen oder so. Und ich habe auch schon mit Ultras zusammen in der Altstadt, ich weiß ja nicht, ob du mal in Düsseldorf in der Bolkerstraße warst, da stehen wir auch mit in Gänsefüßen feindlichen Fans zusammen. Aber es sind die normalen. Also die irgendwo noch einen Zugang haben. Dieser Mensch da aus Hamburg, der hat für mich persönlich, und das meine ich nicht angreifend, keinen Zugang zur Realität. Aber die Realität ist anders. Aber man steht ja so hilflos davor, wenn man dann, ich habe ja hier in der Sendung schon öfters mit Hooligans gesprochen, da gibt es solche und solche, es gibt welche, wo man dann, wo ich den Eindruck habe, ich erreiche sie schon, irgendwo ist da ein Zugang. Ja, die Chance sah ich eben bei euch auch, wo ich dachte, jetzt kippt die Geschichte ein bisschen ins Positive. Aber und dann wurdest du doch ein wenig enttäuscht. Und ich wurde auch enttäuscht. So, aber wenn man, dann steht man davor und ist wirklich ratlos, was man tun soll. Was man reden soll. Es gibt dann gar keine Argumente mehr. Ja. Was hilft denn? Hilft dann nur noch wirklich die Gewalt des Staates, dass die reglementiert? Nein. Entschuldige, ich sag das so vehement, aber ich glaube, es hilft eigentlich nur Selbsterkenntnis. Bei wem? Bei diesen Betreffenden. Ja, aber wenn du die nicht dahin kriegst zu der Selbsterkenntnis, dann muss der Staat ran und er hat ja in Köln gut gemacht jetzt. Das schon, ja natürlich. Logisch. Gott im Himmel, was wäre da passiert, wenn die Polizei nicht gekommen wäre frühzeitig? Ich weiß nicht, inwieweit du involviert bist, unser Relegationsspiel vor 2 Jahren, oder weißt du davon gar nichts? Nee. Hat der BSC... So, wir wurden wirklich wie die Schwein durchs Dorf getragen, heißt es, glaube ich, oder so getrieben, so heißt es richtig. Ich war bei diesem Relegationsspiel dabei. Es war fürchterlich, es war bürgerkriegsähnlich in dem Stadion. Die Aggression ging rein von dem anderen Verein aus. Das sage ich jetzt bewusst, weil ja so viele zuhören, nicht welcher es war, wer es weiß, welcher Verein es war. Weil das spielt keine Rolle, welcher Verein es war. Und wir hatten, und ich war nicht auf das Feld gelaufen. Wir als Fans hatten nur den Fehler gemacht, wir hatten einen Pfiff missverstanden und wollten den Aufstieg feiern. Mehr ist nicht passiert. Und es ist wochenlang durch ARD, ZDF und so weiter, durch alle durch. Und immer hieß es wieder Krawall in Düsseldorf. Okay, lassen wir mal den alten Fall beiseite. Ich will das auch nicht rein, nein, gar nicht reinwaschen, um Gottes Willen. Nicht zu verstehen. Es geht nur einfach darum, die Leute sollen sich alle selbst an die Nase fassen. Und sollen einfach sozial werden. Oder sozial sein. Ich habe ja leben und leben lassen. Ja, genau. Das ist natürlich die Idee. Aber da musst du jemanden erstmal hinbringen, dass er das so auch denkt und empfindet. Und sieht, dass das der richtige Weg ist für ein gutes Zusammenleben miteinander. Also du bist auf jeden Fall jemand, der sehr gut überzeugt. Und das sind eben so die Einzeltäter, so wie du, Täter im Positiven. wenn man gewissen Menschen zuhört. Ich habe ja oft auch den Eindruck schon gehabt, das haben mir dann die Hooligans hier erzählt, dass die Frauen, die Partnerinnen oftmals einen guten Einfluss haben und die Jungs aus diesem Wahnsinn rausziehen. Also ich habe auch in der Wolkerstraße in der Altstadt einen sagenhaften Junggesellenausstand von den Hell Angels mitbekommen. Mhm. Wo ich gesagt habe, was seid ihr? Ja, und was macht ihr? Ja, Junggesellenausstand. Genau das, was du eben sagst. Ich sage, was machst du? Ja, jetzt fahre ich nur noch Motorrad. Ja, so, ja, das ist, nenn es guten Einfluss. Ja. Also. So, lieber Junge, ich danke dir für deinen Anruf und die Meinungsäußerung. Ich danke dir recht herzlich auch und bleib einfach so, wie du bist. Alles Gute und bleib uns gewogen. Mach's gut. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Gabi, 52, guten Morgen. Hallo, guten Gabi. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo, grüße dich. Hallo. Schön, dass ich bei dir durchkomme. Ja, um was geht's denn bei dir? Du, mein Thema ist, nicht jeder kleine Schnupfen ist harmlos. Mhm. Und zwar hast du ja unheimlich viele Zuhörer und jetzt möchte ich meine Geschichte einfach mal erzählen. Mhm, gerne. Ich habe heute Abend um 21:45 die Nachricht bekommen, dass mein Mann nach 21 Tagen aus dem künstlichen Koma wieder aufgewacht ist. Nach 21 Tagen? 21 Tage, ja. Wie Zufall das so will, war es auch wirklich genau um 21 Uhr, als er zu Hause einen Krampfanfall bekommen hat. Genau um die gleiche Uhrzeit, genau vor 3 Wochen. Das ist utopisch, aber es ist wirklich so, die Wahrheit. Nun ist er aufgewacht. Wie geht's ihm? Ja, ich war noch nicht da. Ich fahre morgen hin. Mhm. Die Schwester, die ihn pflegt auf der Intensivstation, die sagt, er ist ansprechbar und registriert ihre Fragen und antwortet damit mit einem Nicken oder mit einem Kopfschütteln. Weswegen ist er ins Koma gefallen? Weswegen? Ja, deswegen habe ich eigentlich auch angerufen. Es ist eine verschleppte chronische Nebenhöhlen, also das heißt Nasennehmen und Stirnhöhlenvereiterung gewesen. Mhm, mh. Und das muss wohl schon ewig lange her sein. Ich habe immer geredet, wie jede Frau ja redet, zu ihrem Mann, Mensch, geh doch mal zum Arzt, es ist noch, lass es doch mal nachgucken. Man redet, aber... Welche Symptome hat er denn? Ja, Kopfschmerzen, immer zur Nase, immer ein Husten, immer verschnupft so. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall ist es dann also, ach naja, das wird schon wieder, so war... Ist ja nur Schnupfen, bisschen Erkältung, ja, das kriege ich schon wieder in den Griff. Mhm. So, nun haben die Streptokokken über, die Ärzte schätzen, so 2-3 Jahre... immer an der Bluthirnschranke, an dem kleinen Knochen, der das Gehirn schützt, da haben die dran geknabbert und haben das morsch gemacht. Und vor 3 Wochen, genau um 21 Uhr, ist es passiert, hier zu Hause. Da haben diese Erreger, die Eitererreger, haben es geschafft, da ein Loch reinzukriegen und der ganze Eiter ist ins Gehirn gegangen. Oh, weia, das klingt aber sehr dramatisch. Ja, es war nur ein kleiner Schnupfen. Wie sind denn die Genesungschancen deines Mannes? Weißt du da schon etwas drüber? Ja, also es war die ganzen 3 Wochen sehr, sehr kritisch. Sehr kritisch. Also ich habe mit allem rechnen müssen. Ich habe mit allem rechnen müssen. Es war also wirklich 21 Tage voller Angst und Bangen, aber auch Hoffnung. Na, ist logisch, klar. Man sagt nicht sofort, das ist im Gehirn, das geht nicht. Ja, das kann nicht funktionieren. So, und am Samstag, jetzt letzte Woche Samstag, war die letzte nochmal Not-OP, weil sie nochmal Drainagen in den Kopf gelegt haben, weil sich wieder Eiter gebildet hatte und der floss dann gut ab. Aber es hat auch lange... Für Laien hört sich das natürlich sehr dramatisch an. Eiter fließt ins Gehirn. Ja. Da hat man ja schon Angst, dass da was kaputt geht oder... Richtig, genau. Das ist auch immer noch meine Angst. Aber ich bin da voller Hoffnung, dadurch, dass er heute Abend der Schwester Fragen ganz eindeutig mit ja, also sie hat so suggestiv Fragen gestellt, wo er wirklich nur mit ja oder nein und dann auf einen gewissen Punkt bringen musste. Und das hat er mit einem Kopfnicken und Kopfschütteln hat er das wohl so gut hingekriegt, dass die Schwester ganz, ganz hoffnungsvoll ist. Ah ja, das heißt, die Schwester hat dich angerufen mit einer relativ guten Stimmung. Ja, ich habe angerufen. Du hast mit ihr gesprochen und sie war... Ich habe mal gefragt, wie es denn so aussieht, ob sich seit Mittag wieder irgendwas verändert hätte. Und dann sagte sie, sie hätte um 20 Uhr die Schicht übernommen und sie hätte schon mit ihm gesprochen. Da war es aber noch nicht klar, dass er überhaupt wach wird. Wie alt ist eigentlich dein Mann? Mein Mann ist 48. 48 erst. Mhm. Also das ist ja wirklich ein Klassiker an Warnhinweis, dass man darf Sachen nicht verschleppen. Und wenn deswegen bin ich auch froh, dass ich bei dir durchgekommen bin. Und das wäre ein kleiner Gang zum HNO-Arzt, der hätte wahrscheinlich Antibiotika verschrieben bekommen und die Sache wäre gut gewesen. Ne? Ja. Mhm. Ist er generell so ein Typ, der nicht ganz zum Arzt geht? Ja, auch ist ein kleiner Sturbock, schon eh und je gewesen. Mhm. So, jetzt fährst du morgen hin. Ja. Und da drücken wir natürlich gemeinsam die Daumen, dass es ihm jetzt richtig bergauf, dass alles bergauf geht und dass er sich aus diesem Schock wird erholen können. Ja, gut, die lassen ihn immer noch im Dämmerschlaf. Also er wird jetzt die nächsten Tage nicht ganz wach. Ist klar, ja. Aber wenn er da ist, dann ist er ansprechbar und das ist schon ein super Fortschritt. Und du wirst natürlich einen Eindruck haben, wenn du mit ihm redest, wie klar er ist. Das wird sich erst später rausstellen, da muss ich auch noch, das wird dann irgendwann werden Tests gemacht, ob vielleicht irgendwo was zurückgeblieben ist. Drücken wir gemeinsam. Ich gehe jetzt aber, nachdem er da heute ganz klar mit Ja und Nein geantwortet hat, erstmal davon nicht aus. Ist das ein gutes Zeichen? Wir drücken gemeinsam die Daumen. Oh, das ist ganz lieb von euch. Aber mein Appell an alle, geht einfach mal, es kostet uns nicht, wir sind alle versichert. Einfach nur mal sagen, ui, da war doch mal was, was ich gehört habe, gehe ich einfach mal hin. Unbedingt, ja. Sehr guter Hinweis, Gabi. Ich danke dir sehr für den Anruf und wünsche natürlich deinem Mann von Herzen alles Gute. Danke dir und dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Wiederhören, tschüss. 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Ursula ist hier. Ja. Ursula ist 63. Guten Morgen. Ja. Stimmt, ne? 63. 63 stimmt, ja. Das ist sehr gut. Hallo Ursula. Hallo Domian. Endlich richtig auch mal eine Strippe. So Ursula, was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, ich bin 63. Ich habe mit 60 geheiratet. Mhm. Nach 3 Jahren Bekanntsein mit meinem Mann, ein ganz sympathischer junger Mann gewesen, also 9 Jahre jünger, aber seit der Ehe hat er sich einmal gedreht, hat mich seelisch misshandelt, hat mich sexuell misshandelt und später im Trennungsjahr hat er mich körperlich misshandelt. Das heißt, du bist jetzt wieder getrennt von ihm? Ich bin jetzt getrennt und die Scheidung läuft, ja. Du sagst, er hat dich sexuell misshandelt. Was hat er gemacht? Ja, Analverkehr. Was du gar nicht wolltest? Ich wollte es nicht. Ich habe gesagt, nein. Aber ich habe erst gesagt, gut, versuchen wir mal. Aber es ging nicht immer. Und wenn er Creme genommen hat, ging es. Mhm. Und ich habe ihm verboten, ohne Creme zu machen, weil ich also 2-mal so dolle Blutungen hatte, dass ich zum Notarzt musste. Ach du lieber Gott. Aber er hat es nicht eingesehen und das letzte Mal war an unserem Hochzeitstag und das war der 3. September und da bin ich einen anderen Tag erstmal zum Notarzt gegangen, zu meiner Ärztin vielmehr, dann zum Rechtsanwalt und habe die Scheidung eingereicht. Wie erklärst du das? Nicht die Scheidung eingereicht, sondern die Trennung. Wie hat er darauf reagiert, als du dann Nägel mit Köpfen gemacht hast? Ja, ich bin auch dabei geblieben. Das ist für manche verwerflich, dass ich so, sag mal schnell, so klar eigentlich bin. Ich begreife die ganze Ehe nicht. Wie hat er darauf reagiert, als du gesagt hast, nein, es ist vorbei? Ja, ich stelle mich nur so an. Das hätte er schon gesehen, dass ich mich so anstelle und so weiter und so fort. Und von der Scheidung habe ich erst gar nicht, oder von der Trennung gesprochen, bin erst zum Rechtsanwalt gegangen. Und nachdem der vom Rechtsanwalt Post gekriegt hat, wusste er ja Bescheid. Und bis dahin habe ich gar nichts mehr gemacht. Von da an geht der Weg auch eigentlich gerade. Aber ihr habt bis dahin zusammen gewohnt, ne? Wir haben ein Zwei-Familienhaus. Er sollte in die oberen Räume gehen, hat er nicht gemacht. Er hat sich denn unten weiterhin aufgehalten, wo ich eigentlich wohnen sollte und hat sich mir gegenüber auch pervers benommen. Er hat sich einen runtergeholt auf der Couch oder ist mit nacktem Unterkörper rumgelaufen, steifen da unten. Und war zu der Zeit hat er denn auch gebeichtet, dass er 2 Jahre internetsüchtig war. Erklär mir mal, Ursula, Erklär mir mal, ja? Ursula, du sagst, in eurer Kennenlernphase war es wunderbar. Ja, Domian, du musst auch sehen, mein Mann war ein bibeltreuer Christ, so hat er sich mir vorgestellt. Mhm. Mhm. Und da hätte ich sowas auch nie erwartet. Ich bin eigentlich ein lockerer Mensch. Hast du denn, wenn du im Nachhinein so drüber nachdenkst, gab es damals auch schon kleine Anzeichen, die du aber nicht so ernst genommen hast? Nein, gar nicht. Ich hatte Angst gehabt, irgendwas mal locker zu sagen in der Beziehung oder sonst wie. Mhm. Oder er wollte mal, also ich bin eigentlich eine 60-Jährige, die Zärtlichkeiten braucht. Und ich musste meinen Mann dazu auffordern, dass es mal wieder Zeit wurde. Aha. Und änderte sich dann direkt nach der Ehe. Bitte? Das änderte sich dann nach der Eheschließung. Was denn? Ja, dass er dann mehr auf dich zuging und mehr von dir wollte. Nee, nach der Eheschließung nein. Das war nach der Eheschließung alles weniger. Ach so. Alles weniger. Ach so. Also ich sag ja, der hat sich total gedreht. Mhm. Ja? Wie erklärst du dir das, dass der Mann vorher so nett war und hinterher dann so ein für dich schlimmer Mensch? Anmachen wollte, dass er mich unterbuttern wollte. Mhm. Denn er hat mir auch gesagt, er war vorher schon mal verheiratet und er hat mir gesagt, er wollte mich genauso kaputt machen wie seine erste Frau. Das hat er so zu dir gesagt? Das hat er mir morgens beim Frühstück gesagt. Und ich habe zwei erwachsene Kinder, die und Freundin und so weiter, die hatte alle verflucht und getan. Und ich durfte nicht alleine irgendwo hin, ich musste bei ihm bleiben und dann war ich so doof zum Auto fahren, ich habe 40 Jahre Führerschein und dies und das. Ich wäre eine Nutte, ich wäre eine Dorfhure, ich wäre eine Dorfnutte und so weiter und so fort. Wieso? Jeden Tag und jeden Tag. Wieso hast du ihn überhaupt geheiratet? Ich habe ihn geliebt. Mhm. Und ich habe ihn den Tag vor der Eheschließung noch gefragt, willst du mich eigentlich heiraten? Ich wollte nicht heiraten. Also du wolltest? Ich wollte nicht heiraten. Du wolltest doch nicht heiraten, obwohl du ihn geliebt hast. Nein, ich wollte nicht unbedingt heiraten. Nein. Warum hast du es denn gemacht? Bitte? Warum hast du es dann gemacht? Weil ich ihn liebe. Er hat mich so drum gebeten und getan und gemacht. Mhm. Und ja, wir wollten ja zusammenbleiben. Zusammenbleiben wollte ich. Aber nicht heiraten. So, jetzt ist das Ganze im Desaster geendet, aber du bist frei und das ist sehr gut. Du hast dein freies Leben wieder. Ist die ganze Sache denn jetzt abgeschlossen? Was ich noch sagen wollte, wenn ich das noch darf, er hat nach der Ehe, nach der Trennung, hat er häusliche Gewalt gemacht. Er hat mich gestoßen, bis dass ich auf der Erde lag. Mhm. Und ich musste operiert werden am Arm und Arthroskopie gemacht. Und ich habe ihm angezeigt, ja. Und was mich noch mitnimmt, der Staatsanwalt aus Essen hat zu der Zeit geschrieben, bei einer Ehetrennung, dann wäre das ganz normal, dass häusliche Gewalt wäre. Und mein Mann ist auf die Art und Weise total straffrei weggekommen. Das ist natürlich sehr misslich. Das ist schlimm. Und wenn man das in der heutigen Zeit noch hört, dass ein Staatsanwalt so überschreibt, ist es ein Skandal im Prinzip. Ja. Beim Weißen Ring höre ich immer wieder, dass die Frauen auch immer wieder zu ihren Männern zurückgehen. Mhm. Immer wieder. Aber und ich bitte die Frauen, das nicht zu machen. Ja. Du hast ihn los. Du bist ihn los. Es ist vorbei. Es gibt keinen Kontakt mehr zwischen euch beiden. Sei froh. Doch, jetzt der Schmutzige kommt. Ihr Haus wird geteilt. Und Schmerzensgeld habe ich beantragt, weil ich kein Recht beim Staatsanwalt bekommen habe. Mhm. Und Steuern hat er festgehalten. Also Geld, Pflicht, Unterhalt oder sonst wie kommt überhaupt nicht rum. Mhm. Ich musste eine Kontopfändung machen und Arbeitsamt musste das auch machen und so weiter. Also die Geschichte wird dich noch eine ganze Weile beschäftigen. Ja, ja. Aber gut, dass du die Notbremse gezogen hast und dass du dich von dem Typ getrennt hast. Das ist sehr richtig und heirate nie wieder, Ursula. Ich glaube, das ist das Beste. Nee. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, aber ich bitte noch einen letzten Moment. Die Frauen, die sowas auch mitmachen, nicht wieder zurückgehen. Es wird sich nie einer ändern. Finde ich einen sehr guten Rat von dir, liebe Ursula. Vielen Dank und alles Gute. Und ich danke dir auch. Tschüss. Ciao. Hier ist Markus, 29. Guten Morgen, Markus. Hallo, mein Lieber. Schön, dich mal wieder zu hören. Eine bunte Sendung. Ja, und jetzt du noch. Um was geht's? Genau. Wir fangen an oder machen weiter mit Bunt und zwar mit unseren Lieblingsfreunden von RTL und dem Dschungelcamp. Ah, du willst was zum Dschungelcamp sagen. Genau. Und zwar, haben wir schon mal miteinander geredet? Ja, wir hatten schon mal damals bei Big Brother miteinander das Vergnügen. Oh ja, das ist lange her. Genau. Ja, ja, ich muss sagen, also klar, Dschungelcamp ist eine fantastische Sache. Man kann abends abschalten und sich amüsieren über andere. Mhm. Aber ich bin heute total schockiert gewesen, als ich nebenbei bei den Freunden mit den vier großen Buchstaben ein Live-Interview verfolgt habe. Das ist eine Art Live-Internet-Show, wo der Vater von Michael Wendler angerufen wurde. Es war 23:30 rum gewesen und dieser hat sich dann zu seinem Sohn geäußert in einer dermaßen abfälligen Art und Weise. Ach, haben die Streit miteinander? Das wusste ich gar nicht. Ja, also ich auch. Offensichtlich nicht, dann. Genau, aber in so einer abfälligen Art und Weise, wo ich mir immer dachte, also ich kann mittlerweile diesen armen Mann verstehen, warum bei dem alles schief geht. Was hat er denn über seinen Sohn gesagt? Ja, dass es sich total für ihn schämt, die ganze Familie, und es war, er ist eine Lusche und bleibt eine Lusche, also wirklich, ich möchte es gar nicht wiederholen, weil ich, also, ja, es war wirklich abgrundtiefe Äußerung. Bist du denn ein Fan von diesem Sänger? Nein, also ich bin erstaunt, dass er überhaupt 5 Tage durchgehalten hat. Ich fand, das war von Anfang an von beiden Seiten, also von RTL wie von Michael Wendler, eine ganz klare PR-Strategie. Mhm. Geht er rein, geht er nicht rein, dann ist er drin, dann ist aber auf einmal Larissa da, die mehr polarisiert. So wie er es heute begründet hat, glaubst du ihm das? Nein. Also du glaubst, dass es reine Promotion war und das ist, alles genau. Lüge? Weil er sagt ja, er ist erschöpft und er hat Hunger und er kann nicht mehr. Ja, von was denn erschöpft? Also wenn ich den ganzen Tag auf der Couch liege und nur schlafe oder auf einer Hängematte, dann wäre ich auch erschöpft, dann bin ich überschöpft. Aber der arme Mann hat ja nichts zu essen. Nur ach, drei genau, Bohnen. Ja, stimmt. Oh, und, ja, und er ist ja dabei so durchtrainiert und alles. Also nein, also ich hatte auch kein Mitleid und ich glaube, das war eine ganz klare PR-Strategie. Und es ist ja gar nicht mal so doof. Also als Geschäftsmann ist es nicht doof, denn er ist jetzt raus. Er hat jetzt eine ganze Woche die ganzen Medienvertreter in Australien sich alleine. Und er wird jetzt die Zeitung beherrschen. Glaubst du denn, dass seine Fans, das gut ankommt bei seinen Fans, wie er sich jetzt verhalten hat? Also Schlager, ich bin auch ein deutscher Schlager zu Hause und Schlagerfans, entweder sie mögen einen Künstler und stehen sowieso 100% hinter ihm, weil sie die Musik und die Person lieben. Und die neugierigen Leute werden auch nach wie vor zu ihm gehen. Also das wird kein Abbruch. Ich meine, er ist ja nicht mehr der Erfolgreichste und er wird auch nicht mehr. Markus, das ist keiner, der da im Camp drin ist. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber du hast noch dein Statement sagen können, das ist sehr gut. Ich danke dir vielmals und wünsche alles Gute. Ja, und tschüss. Grüß an alle. Tschüss. Ciao. In der Technik, Henrik Hage. So, morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio, das Live, ein Uhr wieder Fernsehen, auch mit der freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Tschüss.